Kundgabe 3741. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.04.1946. Erfüllung der Voraussagen. Beweis für Ungläubige. Keine meiner Voraussagen wird unerfüllt bleiben, denn die Not der Zeit gebietet es, die geistig noch weit größer ist als irdisch. Und so ihr das Gebaren der Menschheit beachtet, so ihr das Denken und Trachten der Menschen näher in Augenschein nehmet, erkennet auch ihr die Dringlichkeit einer Änderung aller Lebensverhältnisse. Denn nur durch solche ist es möglich, die Menschen zu wandeln. Und darum könnet ihr mit einer baldigen Änderung rechnen, denn die Zeit ist abgelaufen. Die bisherige Not ist ohne Erfolg geblieben. Und also kann nur noch eine größere Not eine letzte Möglichkeit bieten. Und diese wird kommen, unwiderruflich, durch meinen Willen. Denn ich selbst bringe mich in Erscheinung und kann von jedem erkannt werden, der guten Willens ist. Was Menschenwille, menschlicher Hass und Lieblosigkeit bisher verrichtete, das wird noch übertroffen werden durch meinen Willen. Es wird Vernichtung und Zerstörung auch dessen bewirken, was ihr noch zu besitzen glaubet, an irdischen Gütern. Die Menschen müssen in einen Tiefstand geraten, der sie zu mir um Hilfe rufen lässet, soll ihnen noch Rettung gebracht werden vor dem Ende. Sie müssen erkennen, dass jegliche irdische Hoffnung ihnen zunichte wird. Dann erst werden sich wenige geistig befassen, und um dieser wenigen Willen wende ich noch ein letztes Mittel an, bevor das Ende kommt. Doch die Zeit, die meiner letzten Rettungsaktion folgt, wird schwer sein für alle, für Gläubige und Ungläubige. Nur dass die Gläubigen ständig Kraft von mir empfangen werden, um durchhalten zu können. Der Glaube vieler Menschen wird wankend werden, so es nicht ein lebendiger Glaube ist. Und das bezwecke ich, dass auch ein toter Glaube dadurch erweckt werde, weil er sonst keinen Wert hat für die Ewigkeit. Glaubenslosen und glaubensschwachen Menschen will ich zu Hilfe kommen durch meine Stimme, die laut und vernehmbar ertönen wird. Doch es wird ein großer Abfall sein von mir. Der letzte Sturm wird viele untaugliche Früchte abschütteln. Doch dies soll mich nicht hindern, den Sturm über die Erde gehen zu lassen. Wer standhält, der bewähret sich für die Ewigkeit. Und so zweifelt nicht an meinem Wort, harret des Tages, der da kommen wird mit Bestimmtheit, und nützet jeden Tag bis dahin, denn ihr könnet noch viel gewinnen, so ihr emsig tätig seid, in der Arbeit an eurer Seele. Jeder Tag der Not kann euch geistigen Erfolg eintragen, so ihr nur meiner gedenket, so ihr euch darüber klar seid, dass nichts ohne meinen Willen oder meine Zulassung geschehen kann. Und werfet beruhigt jede Sorge auf mich, und ich werde euch tragen helfen, was ich euch auferlege, um eurer Seelen willen. Die Zeit wird mit Windeseile an euch vorübergehen. Doch so schwer sie auch für euch ist, sie ist eine Gnade, weil ihr weit größere geistige Fortschritte erzielen könnt, als in langer, ruhiger Zeit, die euch lau und träge werden lässet und euch dem letzten Ziel nicht näher führt. Darum harret geduldig der Erfüllung meiner Voraussagungen. Erwartet nicht ein Beenden der Not durch meinen Eingriff, sondern nur eine Änderung dieser. Denn eure Seelen sind noch nicht reif zum völligen Frieden auf dieser Erde. Ihr müsstet kämpfen und starken Glauben gewinnen. Dann erst kann ich die Not von euch nehmen. Dann erst könnet ihr eine Zeit des Friedens erleben auf Erden oder im jenseitigen Reich. Doch immer wieder haltet euch vor Augen, dass mein Wort Wahrheit ist, dass ich nicht um ein Jota davon abgehe, was ich verkündet habe, lange Zeit zuvor. und dass ihr selbst Zeuge sein werdet, dass ihr erleben werdet, was ich verkünde, auf dass ihr für mein Wort eintreten könnet vor der Welt. Denn mein letzter Eingriff soll denen Beweis sein, die meinem Wort bisher keinen Glauben schenkten, die ich noch gewinnen will für mich und denen ich mich durch das Naturgeschehen offensichtlich zu erkennen gebe, auf dass sie glauben an meine Macht und an mein Wirken durch euch. Und so verkünde ich euch wieder, es wird der Tag kommen, plötzlich und unerwartet. Er wird eine große irdische Not ablösen, doch wieder neue Not bringen, in anderer Form. Doch so ihr glaubet, dass nur die Liebe zu euch mich dazu bestimmt, euch durch Leid gehen zu lassen, wird sie für euch auch ertragbar sein. Denn einmal kommt das Ende und die Erlösung für alle, die an mich glauben und sich mir hingeben, für alle, die mich bekennen vor der Welt. Amen.